schon sehr tief heute Abend. Die Tanknadel rutscht langsam, aber unerbittlich in den roten Bereich. Ich brauche eine Tankstelle. Mein Auto braucht eine Tankstelle. Mein Statussymbol. Mein Rang in der Gesellschaft. Ich bin mein Auto und mein Auto ist ich. Und wir fahren zusammen auf der Autobahn in den Sonnenuntergang. Auf der Suche nach einer Tankstelle. Wir fahren meistens links. Dort geht es am schnellsten vorwärts.